Also ich finde es höchst fragwürdig, dass ich hier jetzt meinen eigenen Podcast machen soll. Da muss ich auch noch eine Nullnummer aufnehmen, wo ich erzählen soll, was ich machen möchte. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich hasse alles. Hi, ich bin das Zeilenende. Ihr kennt mich wahrscheinlich als den Intellektuellen, den Proletarischen, den Assi-Teil von die Elite, den großen Teil von die Elite, glaube ich auch, und den lustigen Teil von die Elite. Nein, ich bin der witzige Teil und der Aussichtsserie ist der lustige Teil. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Jedenfalls hatte ich schon im Frühjahr die Idee, dass ich so meine eigene kleine Spielwiese brauche, wo ich mich auf philosophische Art und Weise ein bisschen mehr mit dem Leben auseinandersetzen möchte. Und das versuche ich jetzt in die Tat umzusetzen. Was wird euch erwarten? Keine Sorge, es wird wahrscheinlich nicht so stark um philosophische Theorien gehen. Es wird eher mal darum gehen, gleich in der ersten Folge werdet ihr das erleben, warum ein Argument um Ad hominem eine total doofe Idee ist, wenn es um Cannabiskonsum geht. Manchmal wird es um solche argumentativen Dinge gehen. Es wird um das Leben gehen, weil Philosophie ja nicht nur der Austausch von Argumenten ist, sondern in klassischer antiker Tradition, wie ein gelingendes Leben ausschauen kann. Da werde ich euch hin und wieder kleine Einblicke in mein Leben geben und mir die Frage stellen, ist das gut, ist das schlecht? Wir werden sicherlich hin und wieder gesellschaftliche Debatten aufgreifen, weil es mich schon in den Fingern juckt, darüber zu sprechen, warum Filterblasen total toll sind, wem unsere Daten gehören, warum man Homos nicht von der Blutspende ausschließen sollte und warum das Zeilenende für eine Impfpflicht ist oder auch warum es voll in Ordnung ist, wenn der Staat einen Fahrradfahrer oder eine Fahrradfahrerin dazu zwingt, einen Helm zu tragen. Ja, mit solchen Fragen möchte ich mich hin und wieder aus einer eher philosophischen Perspektive beschäftigen. Also irgendwie argumentierend, entweder argumentativ oder mit Blick auf das gelingende Leben. Manchmal auch beides. Das kann mal in 7-8 Minuten erledigt sein. Manchmal brauche ich vielleicht auch eine Viertelstunde, wenn ich ins Labern komme. Genau, was sollte so der kurze Bit sein? Für den Anfang werde ich mal schauen, wie ich mit einer Veröffentlichungsrate von alle 2 Wochen eine Folge durchkomme und freue mich schon drauf, mit euch in den Austausch zu treten. Wenn ihr also Themenwünsche habt oder eure Meinung zu Dingen sagen möchtet, die ich so in meinem kleinen Format von mir gebe, dann habt ihr dazu die Gelegenheit, mir entweder über Twitter zu schreiben, wo ich @Zeilenende bin, oder ihr schreibt mir eine E-Mail an, die E-Mail-Adresse muss ich dann noch auf der Seite veröffentlichen, oder ihr schreibt mir hier was in die Kommentare und genau, weitere Kontaktmöglichkeiten muss ich mir dann noch überlegen, weil dieses Facebook finde ich ein bisschen antiquiert und Instagram kann ich nicht ausstehen. Vielleicht mache ich ein eigenes OnlyFans für den Podcast, man weiß es nicht, oder TikTok, ja. Also da bin ich noch so ein bisschen reingestolpert. Ja, und ich freue mich drauf, wie gesagt, hier hin und wieder mal ein bisschen zu denken und muss mich jetzt schon entschuldigen, weil ich wahrscheinlich bei den Aufnahmen, das kann ich bei den Elite-Aufnahmen in den meisten Fällen nicht, ich werde hier wahrscheinlich hin und her laufen und mal sehen, wie sich das so auswirkt. Also freut euch auf die erste Folge. Wie angeteasert wird es um ein Argumentum ad hominem geben. Und ich bin schon gespannt, was das hier wird. Macht's gut, euer Zeilenende.